kurzes Gedicht von Robert Gernhardt, was da heißt Katz und Maus. Die Katze spricht. Was? Zufall. Die Katze spricht, ich bin nicht so, wie alle Welt vermutet. Ich töte Mäuse, ja, jedoch mit einem Herz, das blutet. Mit einem Herz, das zuckt und schreckt, mit einem Herz, das leidet. Mit meinem Herz? Nein, mit der Maus, denn wenn uns etwas scheidet, die Maus und mich, dann ist es das. Ich bin der Fresser. Das ist das.